weinen nicht, wenn eine scheiße Zeit da ist. Ich bin immer für dich da, du weißt, dass das weiß. Du kannst dein Leben in meine Hände legen. Wenn es sein muss, werde ich für dich in Kämpfen stehen. Du kannst immer zu mir kommen, weil Stress mit deinem Freund. Ich bin der, dich beschützt, selbst in deinen Träumen. Denn du bist für mich wie eine kleine Schwester. Wenn du Probleme hast, den es interessiert, bin ich nicht letzter. Ganz im Gegenteil, ich werde alles tun, damit es dir gut geht. Weil es weg mit sorgt dafür, dass du trotzdem gut lebst. Ich werde mich immer um dich kümmern, ganz egal wann. Wir sind so unzerbrechlich zusammen wie eine Schallwand. Nichts kann uns trennen, das ist von uns beide wahre Freundschaft. Ich weiß noch, wie du dich über den einen Track gefreut hast. Dieses Mal soll es genauso sein und nimm es zu Herz. Also nimm den Kopf hoch, denn bei dir ist das Leben nun schwer. Nimm deinen Kopf hoch, hör auf deinen Bruder. Vertraue, du weißt, dass ich damit nicht schluder. Ich stehe immer hinter dir, egal was du machst. Es ist einfach die Hauptsache, dass du lachst. Nimm deinen Kopf hoch, hör auf deinen Bruder. Vertraue, du weißt, dass ich damit nicht schluder. Ich stehe immer hinter dir, egal was du machst. Es ist einfach die Hauptsache, dass du lachst. Weil Schwester Herz, das Leben hat seine Höhen und Tiefen. Du musst Menschen manchmal unterscheiden von Bösen und Lieben. Doch auf mich kannst du dies verlassen, das für ewig. Egal was für ein schwerer Weg vor uns ist, den gehst. Und wenn du nicht mehr kannst, dann trag ich dies. Was noch vor uns steht, bitte frag mich nicht. Aber ich weiß, dass wir beide alles durchstehen werden. Wenn es für mich ein Nachteil ist, egal, es geht durch Scherben. Nur damit ich dann sehen kann, dass du wieder lachst. Weil das macht mich wirklich glücklich, auch wenn ich meine Lieder hab. Unsere Freundschaft ist Leben, wo man miteinander lacht und weint. Einfach alles macht, ja, niemals lassen wir ihn allein. Also halt durch und halt dich an mich fest. Ach ja, und jetzt mal, dann zuletzt. We are friends, forever and longer. And we are together, we are stronger. Nimm deinen Kopf hoch, hör auf deinen Bruder. Vertraue, du weißt, dass ich damit nicht schluder. Ich stehe immer hinter dir, egal was du machst. Es ist einfach die Hauptsache, dass du lachst. Nimm deinen Kopf hoch, hör auf deinen Bruder. Vertraue, du weißt, dass ich damit nicht schluder. Ich stehe immer hinter dir, egal was du machst. Es ist einfach die Hauptsache, dass du lachst.